WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. Oh weia, ihr Lieben, es fängt ja gut an. Wir sind gerade erstmal wieder da und schon verspäten wir uns. Wir bitten das sehr zu entschuldigen und bitten euch um Entschuldigung. Aber wir sind da. Ich freue mich, dass ihr auch da seid. Und wir haben heute auch wieder eine freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder Mail domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist die Andrea. Die Andrea ist 43. Guten Morgen, Andrea. Ich grüße dich. Hallo. Hallo. Ich bin ein bisschen aufgeregt und nervös. Mhm. Es geht eigentlich, ich bin auf der Suche nach Therapeuten, die bezahlbar sind für Kassenpatienten, die einen unterstützen können. Also ich fange einfach mal an. Vor 20 Jahren ist mein Mann gestorben an einem Herzinfarkt beim Tanzen in meinen Armen. Da war meine Tochter 10 Monate alt. Ich habe das nach 20 Jahren immer noch nicht so ganz verarbeitet. Und jetzt ist im Juli der Freund meiner Tochter, ihr Partner, mit dem sie am 1. August zusammenziehen wollte, tödlich verunglückt bei einer Wanderung in den Bergen im Allgäu bei meinen Schwiegereltern. Das heißt, das ganze schlimme Erleben von damals kommt jetzt wieder zum Vorschein. Richtig. Ich versuche meiner Tochter zu helfen, aber so langsam geht auch mir die Kraft aus. Mhm. Und ich finde einfach niemanden, der ihr jetzt diese Traumatherapie, die sie dringend braucht, der das wirklich machen kann. Wir waren schon bei 2 Psychologen. Ja. Das war mega kontraproduktiv. Bei der ersten Psychologin hat sie nur Medikamente aufgeschrieben bekommen, was auch nicht Sinn der Sache ist, das auch nichts verbessert hat. Vielleicht noch ein Wort zu diesem tragischen Unglück. Wie genau ist das passiert? Ja, sie waren im Urlaub bei ihren Großeltern, um mal ein bisschen Geld zu sparen, weil sie im August zusammenziehen wollten, die beiden. Mhm. Und dann sind sie auf einer Bergtour gewesen und Miriam ist vorher, meine Tochter, von einem Insekt gestochen worden und hat so einen ganz geschwollenen Arm. Und dann wollten sie so schnell wie möglich wieder runter, um in ein Krankenhaus oder in eine Praxis zu kommen. Also sie sind beide Auszubildende zur Krankenschwester und Krankenpfleger, so haben die zwei sich auch kennengelernt. Ja. Und sind dann eine Abkürzung gegangen, um so schnell wie möglich halt ins Krankenhaus zu kommen. Davon sind sie halt vom Weg abgekommen. Und der junge Kerl ist gestolpert und ist eine tiefe Schlucht runtergestürzt. Meine Tochter ist dann in Trance hinterher geklettert, wie auch immer sie das geschafft hat. Wir haben uns das letztes Wochenende angeschaut. Wie tief war diese Schlucht? Also es hieß zuerst 20 Meter, aber wir waren jetzt da vor Ort und das waren also 35 Meter. Ja, dann ist deine Tochter da runtergeklettert? Ja, mit ihrer verletzten Hand und das weiß auch der Bergführer nicht, wie sie das geschafft hat. Und die Menschen von der Bergwacht, die wissen nicht, sie ist an einem steilen Wasserfall hinab und das ist unmöglich eigentlich. Und sie ist aber heil unten angekommen? Ja, sie hat ein paar Kratzer. Sie hat sich beim letzten nur überlegt, wo sie hinspringen kann, dass sie sich nur die Beine bricht. Aber sie wusste oben schon, dass ihr Freund tot ist. Das hat sie schon realisiert. Was hat sie denn dann gemacht? Sie war unten in dieser Schlucht. Ja, das Handy war im Rucksack. Das ist das Einzige, was heile geblieben war bei dem Aufprall vom Freund. Und dann hat sie direkt den Notruf gewählt und hat dann 30 Minuten, obwohl sie wusste, dass es keinen Sinn hat, wiederbelebt, bis der Hubschrauber die endlich gefunden und orten konnte, weil durch den Wasserfall konnte man das, sie hat ihn gesehen, aber die haben sie nicht gesehen, also das ist also sehr verwinkelt und eng. In der Schlucht, floss auch ein Wasser noch. Ja. Wie haben denn die Rettungskräfte dann die beiden, also deine Tochter und den Verunglückten, Schwiegersohn da rausbekommen? Die Ärzte und die Bergwacht unten waren auch, das ging halt nur mit Seil, weil der Hubschrauber konnte da nicht landen. Ja. Haben sie sich dann auch nur noch erstmal meine Tochter gekümmert, weil sie schon gesehen haben, dass dann bei dem Freund wirklich nichts mehr zu machen war und sie hatte dann bis dahin wirklich einen Schock. Mhm. Also das ist wirklich ein Schock. Es hat ja sicherlich auch eine gewisse Zeit gedauert, bis die Hilfskräfte dann vor Ort waren. Ja, 40 Minuten. 40 Minuten, das heißt, während dieser Zeit hat deine Tochter neben ihrem toten Freund... Die hat ihn wiederbelebt, hoffnungslos. Hoffnungslos. Hoffnungslos wiederbelebt für ihr eigenes Gewissen dann auch, dass sie nichts unversucht lässt. Aber hat denn deine Tochter, plagt deine Tochter ein Gewissen, dass das wegen ihr vielleicht passiert ist, wegen ihres Stiches, weswegen man dann runtergehen wollte? Ja, natürlich. Mhm. Natürlich. Ich habe ihr direkt gesagt, das kommt Miriam, ja hinzu, das ist noch, tragisch. Sie hat mich aus der Schlucht angerufen, weil ich war die Einzige, die sie anrufen durfte. Mhm. Und habe das auch erst geglaubt, als ich mit dem Notarzt gesprochen habe. Und ich habe ihr nur gesagt, Miriam, es ist ein ganz, ganz tragisches Unglück, es ist ein Unfall. Mhm. Und habe nur gesagt, sie sollen sich um mein Kind kümmern. Und dann bin ich direkt losgefahren, um sie abzuholen. Mhm. Am ersten Ferientag, 8,5 Stunden habe ich gebraucht. Gott, wie bist du im Auto gefahren? Ja. 10 Minuten später bin ich losgefahren. Ach, was für eine Autofahrt? Ja, eine Horrorautofahrt. Und immer wieder rief sie an. Und dann, Mama, wo bist du? Und ich stand im Stau und kam nicht vorwärts. Ja. Horror, absoluter Horror. Ja, totaler Horror. Man hat den Freund deiner Tochter nicht mehr mit in die Klinik genommen, weil nichts mehr zu machen war. Richtig, sie haben erst Miriam dann mit dem Seil rausgezogen. Da musste sie halt mithelfen, weil sie musste sich abstützen von Felswänden. Mhm. Und dann runtergebracht auf den Landeplatz. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ich warte so lange, bis mein Freund auch geborgen wird und fahre nicht vorher weg. Mhm. Und dann hieß es zuerst, sie konnten ihn nicht bergen, weil Unwetter kam. Und dann haben sie ihn aber dann doch noch bergen können. Und er ist dann aber auch direkt zum Bestatter gekommen. Was für eine ungeheure Dramatik. Was für eine Dramatik. Mhm. Dann bist du nach 8 Stunden dort angekommen. Was habt ihr dann gemacht? Ja, ich bin dann bei meinen Schwiegereltern rein und habe ich erstmal Schnaps getrunken. Domian, das ist wirklich, dir bleibt die Spucke weg. Ja, das ist so, ja, das du, hast, ich völlig du bist nur Wasser am Trinken auf der Fahrt und du hast keine Spucke mehr. Das ist so, das ist völliger Schockzustand. Na, dann habe ich mich um mein Kind gekümmert. In welchem Zustand hast du deine Tochter vorgefunden? Einfach apathisch dagelegen. Ja. Danach hat sie es aber dann, wir saßen dann, das war dann morgens 2:30. Saßen wir dann noch am Tisch und dann hat sie das alles auch nochmal erzählt. Sie war ja auch vorher schon bei der Polizei hat die ganze Zeugenvernehmung und Protokoll machen müssen. War im Krankenhaus wegen ihrer Verletzung. Und am nächsten Tag mit Verletzung meinst du diesen Mückenstich? Genau, das ist ja ganz dick angeschwollen gewesen. So, hier sind einige Wochen vergangen seitdem. Ja. 6 Wochen. 6 Wochen. Und ja. Du sagst, sie war schon bei einigen Psychologen, bei 2? Schon vor der Beerdigung war ich mit ihr schon bei einer Psychologin, die dann nur Medikamente für sie aufgeschrieben hatte. Also, du hast gerade das richtige Wort gebraucht. Sie gehört natürlich in die Hände eines guten Traumatherapeuten. Richtig. Unbedingt. Unbedingt und ganz schnell. Nach so einem Vorfall ist das wirklich absolut notwendig. Ja. Habt ihr denn versucht, in eurer Umgebung jemanden ausfindig zu machen, der dafür Fachmann ist, der ausgebildet ist? Ja, ich habe mehrere angeschrieben, aber dann kriege ich entweder keine Reaktion oder es kommt dann wirklich so, die muss stationär und dann wäre ihre Ausbildungsstelle weg und sie muss ja weitermachen. Naja gut, aber wenn es vielleicht mal 2-3 Wochen stationär wäre, da ist die Ausbildungsstelle auch nicht weg. Doch, weil sie war ja 3 Wochen gar nicht da und dann sind so viele Fehlstunden und sie will weitermachen. Sie will unbedingt weitermachen. Ja, aber sie arbeitet in einer Klinik. Ja, in einer Ausbildung. Im Moment hat sie nur Schulunterricht. Okay. Ist auch jetzt gerade freigestellt, weil das Thema jetzt heute und morgen das große Thema Sterben war und nach Unfällen. Ja. Aber das ist ja nun so eine Ausnahmesituation. Da muss man doch die Vorgesetzten überzeugen können, dass eine junge Frau, die das mitgemacht hat... Also die Lehrer sind toll da. Ich habe mit denen auch schon persönlich gesprochen. Also ganz großes Kompliment. Sie wird da wirklich unterstützt und gestützt. Und das ist auch jetzt ein Halt für sie. Das ist ganz wichtig, dass sie da weitermacht. Ja. Es ist ja auch noch ein Stück, die haben die Ausbildung zusammen gemacht. Es ist ja noch mal ein Stück ihres Freundes auch, dass sie nicht verlieren will. Ja. Die ganzen Freunde, Bekannten. Lebt ihr in einer größeren Stadt? Also ich komme aus Köln. Aus Köln. Sie lebt in Remscheid und will jetzt nach Wuppertal ziehen. Gut. Also meine Psychologin hat das jetzt mitgehört. Ja. Und wir werden jetzt mal alle Hebel in Bewegung setzen, dir eine gezielte Information zu geben, wo du mit deiner Tochter, wo deine Tochter hingehen könnte. Ja. Ich glaube, gerade in Köln ist man da ganz gut aufgehoben, was diese Thematik anbelangt. Genau, und meine Tochter würde auch dann nach Köln kommen. Mhm. Also das würde sie schon auch hier machen. Aber darüber hinaus, liebe Andrea, geht es ja auch um dich. Es geht ja auch um dich. Letzte Rille, würde ich mal sagen. Ja, du hast das gerade so erzählt. Vor 20 Jahren ist dein Freund, dein Mann. Da wart ihr junge Leute. Ja. Ja, meine Tochter war da 10 Monate alt. Ich war dann lange mit ihr alleine. Und während des Tanzens in deinen Armen verstorben? Ja, er hatte einen Herzinfarkt, ist dann am nächsten Morgen in der Klinik, aber er ist nicht mehr aufgewacht. Ja, wir haben gelacht und er ist zusammengebrochen. Was für eine schreckliche Parallele. Du bist jung und dein Mann stirbt Tochter ist jung. Ich habe so echt das Gefühl, meine Tochter lebt mein Leben nochmal. Mhm. Das ist furchtbar. Und wenn du mir sagst, das hast du gerade so formuliert, ich habe das eigentlich immer noch nicht so richtig überwunden nach 20 Jahren, ist das für mich auch ein starkes Signal, dass man da was tun muss. Ja. Und vor allen Dingen, wenn du jetzt wieder so etwas Dramatisches erlebst, brauchst du genauso Hilfe wie deine Tochter die Hilfe braucht. Ja. Darum werden wir uns jetzt kümmern. Wir werden uns um dich kümmern und natürlich auch dann Hilfe leistend deiner Tochter zur Seite stehen. Das ist lieb. Und du wirst jetzt von Sabine angerufen. Das ist meine Psychologin heute Nacht. Ich verspreche dir, dass sie sich alle Mühe geben wird, euch im Rahmen unserer Möglichkeiten optimal zu helfen. Dankeschön, Domian. Von Herzen alles Gute, viel Kraft. Danke. Und auch viel Kraft für deine Tochter. Das werde ich ihr morgen früh sagen. Ja, richte es ihr bitte aus. Mach ich. Auf Wiederhören. Okay, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Nummer, unter der ihr uns kostenfrei erreichen könnt. Oder mailt bitte domian@wdr.de und wenn ihr mailt, schreibt eure Telefonnummer mit in die Mail rein. Hier ist Jenny. Jenny ist 23. Guten Morgen, Jenny. Guten Morgen, hallo. Hallo, Jenny. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ja, ich habe seit einigen Tagen Angstzustände in der Nacht. Mir ist vergangene Woche was vorgefallen, was man eigentlich im Fernsehen oder im Radio hört, Thema Hunde und Beißen. Moment. Mein Hund hat... Ich habe es akustisch nicht verstanden. Der ist vorgefallen vorige Woche mit einem Hund. Mit meinem Hund. Mit deinem Hund. Was ist denn da vorgefallen mit deinem Hund? Und zwar ist zwar kein Mensch gebissen worden, es war ein kleiner Hund gebissen worden. Von deinem Hund? Mein Hund hat den kleinen Hund fast tot gebissen. Ja. Was hast du für einen Hund? Ein Husky. Ja. Und wie soll ich sagen, er war angeleint, mein Hund, und ich war mit meinem Sohn spazieren. Und da kam mir entgegen ein freilaufender Hund auch, mit einem Besitzer, ohne Leine auch. Und zunächst war erstmal alles ganz okay. Er kam auch entgegen mit Freuden und Schwanzwedeln. Mein Hund, der hatte keinen Kamm, nix. Und dann wurde mein Hund dann also in den Pfoten reingebissen auch noch. Von dem kleinen Hund? Genau. Mhm. Und dann hat dein Hund sich gewehrt? Genau, hat er sich so gewehrt, dass er den Hund fast tot gebissen hat. Und das war sehr viel Blut da. Also ich habe noch nie so viel Blut gesehen. Dein Hund? Du hattest deinen doch an der Leine. Ja, genau. Konntest du ihn nicht zurückziehen? Habe ich erst versucht und dann ging gar nicht. Der hat den Hund so im Hals, im Nacken gehabt, also ging gar nichts mehr. Ich habe die Leine losgelassen, also vorher mein Sohn, der saß im Kinderwagen, umgedreht, dass er das nicht mitbekommt. Mhm. Er hat zwar das, denke ich mal, das Quietschen und Gebelle gehört. Und ich war danach fix und fertig und seitdem kann ich überhaupt gar nicht wirklich schlafen. Wie endete das Ganze denn dann? Er hat ihn fast tot gebissen. Der Besitzer ist noch direkt auf Stelle den Hund genommen, ist zum Tierarzt auch gefahren. Und der hatte dann also eine Not-OP gehabt. Also ich hatte mich dann natürlich in Verbindung gesetzt mit dem noch. Der Hund, dem geht es zwar wieder besser, aber die Situation jetzt, wie gehe ich jetzt mit der wohnt zwar jetzt nicht bei mir mehr, wie gehe ich jetzt weiter um? Hole ich den? Wie reagiert er? Weil ich selbst ein Kind habe. Und also du meinst, wie gehst du mit deinem Hund um, meinst du? Weiterhin jetzt. Mhm. Wie lange hast du den Hund schon? 10 Jahre. Ist etwas Ähnliches schon mal vorgefallen? Der war ein paar Monate alt und der wurde damals dann vom, ja, der verklappten Jack Russell Terrier in den Hinterpfoten gebissen. Ja. Aber da war aber nichts passiert. Ich habe den Hund sofort auch dann damals weggezogen und Aber im Laufe dieser ganzen dann letzten 9 bis 10 Jahre war gar nichts. Hat dich dein Hund selbst, warst du erschrocken über deinen eigenen Hund? Ja, so kannte ich den gar nicht. Also und du konntest ihn auch nicht beruhigen? Der war, erstmal hat er weiter gezogen. Ich habe den erstmal zum Halten bekommen. Dass ich erstmal runterkomme und der Hund auch. Mhm. Wir standen erstmal da für 10 Minuten waren da, glaube ich. Und dann bin ich erstmal nach Hause, also zu meiner Mutter. Und wie geht denn das jetzt überhaupt mit dem anderen Hund, mit dem anderen Hundehalter? Wer bezahlt die Tierarztrechnung? Gibt es da irgendeine Anzeige oder wie wird das sich auflösen? Das wird wahrscheinlich über Versicherung laufen, wie das dann wie das jetzt weiterläuft, das wissen wir jetzt noch nicht. Mhm. Hat der Halter, der Besitzer des anderen Hundes dich irgendwie noch angemacht, beschimpft? Nein, gar nicht. Wir waren ruhig. Ich war unter Schock. Also ich wusste nicht, was ich machen sollte. Mhm. Wo ich dann alleine war, ich war erstmal so froh, dass meinem Kind nichts passiert ist. Wie alt ist dein Kind? Wird 2 im Mai. Ach so, klein noch. Mhm. Jetzt hast du Angst um dein Kind. Kind kann ja aus Versehen deinem Hund irgendwie mal wehtun. Ja, ich habe zwar schon mal mit Freunden, Bekannten mal darüber gesprochen, aber nur das Problem ist, ich werde immer nachts wach. Mhm. Nun kann man ja sagen, der Hund ist ja von sich aus nicht aggressiv gewesen. Der ist ja angegriffen worden von dem kleinen Hund. Der kleine Hund hat ihn ja zuerst gebissen und er hat sich eigentlich nur gewehrt. Ja. So kann man es ja sagen. Ja, vor allen Dingen hatte ich das Kind dann auch noch dabei. Ich denke mal, noch dabei war wahrscheinlich auch noch dieser Beschützerinstinkt noch dabei. Mhm. Und er will natürlich das Kleine ja auch noch irgendwo beschützen noch. Mhm. So, ich bin jetzt schon wieder am Zittern, wenn ich daran denke. Jetzt bin ich natürlich kein Hundeprofi. Da müsste jetzt ein Hundeprofi dir einen guten Ratschlag geben, wie man in der Situation mit diesem Hund umgeht. Mhm. Weil, also ich würde jetzt von der Intuition her sagen, der Hund ist 10 Jahre bei euch. Der ist so verbunden mit euch, der wird euch nicht angreifen, aber ich habe da keine Ahnung von, da will ich jetzt nicht falsche Dinge sagen. Mhm. Das klingt nicht so, als wäre der Hund grundaggressiv, sondern der ist ja nur wirklich angegriffen worden von dem anderen Hund und hat sich gewehrt. Mhm. Der ist der Stärkere, gut, dann ist es halt jetzt traurig ausgegangen für den Kleineren. Mhm. Du hast doch bestimmt einen Tierarzt mit zu dem du öfters mal gehst mit dem Hund. Ja, sicher. Unterhalte dich doch mal mit dem Tierarzt, wie er die Sache einschätzt. Vielleicht kennt er auch so eine Art Hundepsychologen in der Nähe, dass du mal einfach ein paar Worte mit denen redest, damit du wieder Vertrauen gewinnst. Klar, das ist Vertrauen gegenüber meinem Hund gar nicht mehr. Auf Sekunde gebrochen. Nur. Das Vertrauen ist gar nicht mehr da. Gar nicht. Ja. Also null, nichts. Ich würde jetzt sagen, wird der Hund jetzt noch hier weiter sein? Ich würde meinen Sohn nicht mehr laufen lassen in unsere Wohnung. Nichts. Weil ich bin auch alleine. Aber wie geht denn das jetzt seitdem das passiert ist? Wie verhältst du dich denn in der Wohnung mit Hund und mit Kind? Der ist gar nicht mehr da seit letzter Woche. Der Hund? Nee, ist bei meiner Mutter. Ach so. Und dass ich erstmal Abstand von dem Hund habe, dass ich selber irgendwie zur Ruhe komme. Aber immer wieder kommen die Bilder wieder hoch nachts. Mhm. Ich werd wach und ich könnte eigentlich nur noch heulen. Mhm. Jetzt überlegst du ernsthaft, den Hund ganz abzugeben? Ja, ehrlich. Mhm. Weil ich habe so eine Angst bekommen, auch Angst wegen meinem Kind, weil man ja, es war zwar ein kleiner Hund, aber es sagt man, könnte auch ein kleines Kind auch gewesen sein, den man einfach mal zwickt. Und der Hund fühlt sich irgendwie vom Kind oder von den Menschen angegriffen. Mhm. Ich würde wahrscheinlich ein Leben lang nicht damit klarkommen, denke ich mal. Das verstehe ich. Das verstehe ich. Das ist völlig klar. Das ist völlig klar. Wie war denn in all diesen Jahren so deine Beziehung zu dem Tier? Ganz gut. Also, ich wurde schwanger und dann, ja, war der Kleine da, klar. Man hat Angst. Wie reagiert der Hund auf das Kind? Mhm. Und, ich war immer ganz vorsichtig, dass er dran schnuppert, also als neues Familienmitglied da. Mhm. Ich habe den nirgendwo ausgeschlossen, ich habe den immer mitgenommen. Er lag auch neben, also am Boden immer, wenn ich das Kind in meinen Hund gewickelt habe oder gebadet habe. Mhm. Ich habe den überall mit reingezogen. Mhm. Und also ich kann deine Angst natürlich vollkommen nachvollziehen. Ja. Dann gehen natürlich Gedanken durch den Kopf, wenn, wie du es gerade auch schon gesagt hast, wenn das jetzt mit einem Kind passiert wäre oder gar mit deinem Kind, würdest du deines Lebens nicht mehr froh. Nee. So wäre das dann. Überhaupt gar nicht. Wie gesagt, ich bin in Sachen Hunden nur wirklich kein Fachmann. Mhm. Ich frag mal so die Zuschauer und die Zuhörer. Wir haben ja viele, viele Zuschauer und Zuhörer, die Hundebesitzer sind und die auch gute Ahnung von Hunden haben. Ihr habt ja den Fall jetzt genau gehört. Was würdet ihr Jenny raten, was sie tun soll? Darüber hinaus würde ich dir aber auch wirklich raten, was ich gerade schon gesagt habe, geh mal zu deinem Tierarzt deines Vertrauens, unterhalte dich mit ihm. Der wird das ja vielleicht auch ganz gut einschätzen können. Ja, ja. Und wir gucken auch jetzt mal, so einen Fall hatten wir hier noch gar nicht, ob wir dir noch irgendwie eine ganz gute Adresse geben, wo du auch mal nochmal mit jemandem reden könntest, der... Weil ich wirklich die Angst habe, also... Ja. Ich bin auch vorsichtig gegenüber fremde Hunde jetzt geworden. Ja klar, wäre ich auch. Natürlich. Das ist, das ist ja auch martialisch, wenn man das gesehen hat, ne? Da wird ja ein Lebewesen zerfleischt. Ich kenne zwar Hunde, die ich schon lange kenne, da habe ich kein Problem, die zu streicheln. Aber wenn sobald ein fremder Hund kam jetzt eine Situation am Wochenende, ich war im Bus mit Kinderwagen und alles und dann kam ein Hund rein, also ein wildfremder Hund und ich bin halt ein Stück zurückgegangen, weil ich eine Panik bekommen hatte. Hab mich nur vor dem Kinderwagen auch gestellt. Und dann kam, ja, sie wollte wahrscheinlich, also wollte auch dann nächste Haltestelle raus, sie war so nah mit dem Hund. Da habe ich nur gedacht, man sollte eigentlich auch keine Angst dem Hund zeigen. So kenne ich das dann. So kenne ich das von meinem Hund, weil ich habe einen Bekannten. Den habe ich damals kennengelernt über eine Freundin. Und der hat eine Angst gehabt. Und mein Hund hat sich natürlich die Gaudi da einen Spaß drauf gemacht. Ja, der hat das gemerkt. Und ja, und so habe ich das bei dem fremden Hund auch übermittelt. Ich war so am Zittern auch und ich war froh, dass der Hund weg war. Und ich konnte dann auch bei der nächsten Haltestelle auch wieder raus. Ja, ja. Da habe ich erstmal Luft geholt und das sind so. Gut, Jenny. Ja, Angstzustände jetzt. Kann ich verstehen. Das ist ja auch ein Schock gewesen, den du da mitgemacht hast. Wir melden uns jetzt gleich bei dir nochmal. Und ich bin mal gespannt, was die Zuschauer und Zuhörer sagen, was sie empfehlen. Ja, so verbleiben wir und du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay, danke. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. 1:28 Uhr und hier ist Carlos. Carlos ist 70. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Ja, guten Morgen, Carlos. Schön, dass du da bist. Ja, und deine Sendung ist super. Also ich schaue die immer und ich finde die absolut super. Ich danke dir sehr herzlich. Bist du Schweizer? Ja, hört man das? Das klingt wunderbar, na klar hört man das. Carlos, weswegen rufst du an? Ja, ich bin ein Doc. Was bist du? Ein Doc. Ein das Doc? Heißt, ja, das heißt, ich mache Doktorspiele. Doktorspiele für Erwachsene. Ist das Schweinkram? Ja. Ja, ich dachte mir schon. Doktorspiele für Erwachsene, was ist denn das? Ja, also wir nennen das... Das kennt man vielleicht auch als Klinik-Sex und wir nennen das weiße Erotik. Ja. Also wir spielen Doktor und Patientin. Ja. Ja, möglichst realitätsnah. Ja. Also ich habe weißen Doktorkittel, ich habe weiße Hose, ich habe weißes T-Shirt, ich habe Gummihandschuhe, ich habe einen gynäkologischen Stuhl. Habe ich mir fast gedacht, dass du sowas auch hast. Ja. Ja. Wer ist denn wir? Du sprichst von wir. Ja, ich spreche da als wir für alle Docs oder für alle die so. Leute, die diesen Fetisch haben. Ich verstehe. Also du bist dieser, du bist dann der aktive Part. Richtig, du bist ja. der Sex-Doc, kann man es vielleicht so sagen. Und du empfängst dann Damen. Richtig, ja. Hast du eine feste Partnerin? Nein. Wie werden denn diese Damen auf dich aufmerksam? Also ich habe eine Homepage. Ja. Die finden die Patientin, indem sie nach eindeutigen Begriffen, Untersuchungsspielen, Doktorspiele oder so googeln. Mhm. Und da gibt es gibt auch Foren auf dem Internet, die speziell mit sich mit Doktorspielen, mit Klinik 6 befassen. Was sind das denn so für eindeutige Begriffe, die man da googeln müsste, um auf dich zu stoßen? Untersuchung, sanfte Untersuchung, Hobbydoc, Spekulum, also schon aus dem Bereich der gynäkologischen Untersuchung. Das klingt ja noch harmlos. Stichwort sanfte Untersuchung, könnte auch mein HNO-Arzt könnte auch auf seiner Homepage sowas schreiben. Nur, also wenn dann da steht Hobbydoc oder Hobbypatient, ja, oder so, dann, wird's dann schon, ist ja schon klar, dann wird's heißer. In welche Richtung das geht. Ja. So, du bist ja auch nicht mehr so ganz knackfrisch, du bist 70, ein gutes Alter, aber du bist nicht mehr 20. Ja. In welchem Alter kommen die Frauen zu dir? Eigentlich irgendein Alter, also ich habe Patientinnen bei mir gehabt, die waren 20, ich habe Patientinnen gehabt, die waren fast 60. Ja. Also und das Gros ist vielleicht irgendwo zwischen 30 und 50. Hast du Stammpatientinnen? Ja. Ja. Du nennst dann gemäß des Spiels, nennst du diese Frauen dann auch Patientinnen, so wie du es gerade gesagt hast? Ja, die einen möchten angeredet werden mit Patientin, die anderen haben auch irgendeinen Pseudonamen. Ja. Oder so, also das macht man vorher, also man lernt sich ja vorher kennen über E-Mails, über Skype, über Telefonieren. Und da erfährt man, die Patientin erfährt von mir, was ich von ihr erwarte, und ich erfahre von der Patientin, was sie für Wünsche, für Fantasien hat. Und so gestalte ich dann das Doktorspiel. So, nun können wir uns natürlich alle vorstellen, wenn du den Gynäkologen spielst, was du da dann vielleicht alles so machst. Aber wenn es jetzt nicht um ein gynäkologisches Problem bei deiner Patientin geht, sondern um irgendwas anders. Wie kann man sich dann das vorstellen, was du mit den Frauen machst? Also es geht natürlich schon in die Richtung, vielleicht nicht unbedingt gynäkologisch, aber es geht in die erotische, sexuelle Richtung. Ja. Und das sind alle Körperteile der Frau, die irgendwie erogen sind da eingeschlossen. Also wir spielen mit den Brüsten, oder ich spiele mit den Brüsten, ich spiele mit der Vagina, ich spiele mit dem After, ich dringe mit... Also wenn Sie jetzt sagen würde, lieber Doc, ich muss dringend, meine Augen müssen dringend untersucht werden, das interessiert dich dann nicht so sehr? Das wird sie auch nicht sagen, also interessiert mich nicht, das wird sie auch nicht sagen. Ich verstehe. Es geht immer untenrum. Ja. Ja. Ja. Wie lange dauert denn so eine Untersuchungssession? Also ich würde sagen, so im Minimum dauert das so 1,5 Stunden. Ja. Und das kann schon auch mal 3, 4, 5 Stunden dauern mit kurzen Pausen zwischendrin. Du hast einen weißen Kittel an, einen Doktortitel. Kittel, nicht Titel, sondern einen weißen Kittel an. Einen weißen Doktorkittel. Einen weißen Doktorkittel, genau. Ja, und also darunter nackig? Nein. Nein, du bist richtig normal angezogen. Normalerweise ist es ja auch nicht so, dass dieses Spiel dann letztendlich immer in Geschlechtsverkehr endet. Darauf wollte ich hinaus. Sondern ich möchte sagen, die meisten, also viele Patientinnen erklären das von vornherein als Tabu. Es Ach so. Gibt keinen Geschlechtsverkehr. Ach so, die wollen nur von dir schön untersucht werden und abgetastet werden und alles Mögliche, aber... Und stimuliert und zum Orgasmus gebracht, ja. Ach so, das machst du dann schon. Du bringst die Frauen schon durch diverse Sachen zum Orgasmus, aber nicht durch einen Geschlechtsakt. Richtig, ja. Ah. Aber wenn es nicht zum Geschlecht... Wobei, also ich schließe den Geschlecht auch nicht aus, das kommt auch vor. Mhm. Das muss sich doch dann völlig rattig machen, wenn du da 2 Stunden an so einer Frau rumfummelst und es kommt nicht zum Geschlechtsakt. Wie gehst du damit um? Meine Motivation für das Spiel ist eine andere. Das ist nicht der Geschlechtsverkehr. Meine Motivation ist, zu mir kommt eine Frau und die gibt sich völlig an mich hin. Mhm. Also die öffnet sich, sie stellt alle ihre Körperöffnungen zur Verfügung, sie liegt auf dem gynäkologischen Stuhl, sie lässt sich fesseln, recht häufig, die Augen verbinden. Das ist eine vollkommene Hingabe, die ich da erfahre, und das ist etwas Wunderschönes. Ja, und da geht es dir gar nicht in erster Linie um deinen Orgasmus? In diesem Moment nicht. Nein, es ist eine Form des SM-Sexes, so kann man das doch sagen. Genau, ja. Eine Spielart. Ja, also wir wissen, wir sind irgendwo ein Randgebiet von BDSM. Ja. Was warst du früher wirklich vom Beruf? Möchte ich eigentlich nicht sagen. Aber nicht aus dem medizinischen Bereich? Nein. Nein. Chemie. Im weitesten Sinne. Wie lange bist du jetzt solo schon? Ich bin nicht solo. Ach, du bist nicht solo. Ich hatte gerade so verstanden, dass du keine Partnerin hast. Das ist kein Thema. Was ich da mache, das ist außerhalb der Partnerschaft. Aber vielleicht gestattest du noch die Frage, weiß deine Partnerin, dass du das machst? Können wir das ausklammern? Okay, akzeptiert, völlig respektiert. Ja. Aber ich kann fragen, wie lange du diese Leidenschaft, diesen Fetisch schon pflegst. Das kann ich fragen. Also die Fantasie, den Fetisch, den habe ich seit meiner Jugend. Mhm. Und das hat jahrelang immer herumgespuckt. Ich habe natürlich gedacht, ich bin hochgradig pervers. Natürlich, denkt man auch. Solche Fantasien zu haben. Du hast gestern einen super Satz gesagt. Jeder hat einen Abgrund. Jeder hat ein Geheimnis. Ja. Und das habe ich jahrelang mit mir herumgetragen. Mhm. Und ich stelle fest, fast jede Patientin, mit der ich neuen Kontakt habe, die denkt von sich das Gleiche. Ja. Ich bin hochgradig pervers. Ja. Nur ist es heute alles offener durch die Medien, durchs Internet und so. Früher war das ja noch viel tabu. Jetzt merkt man so langsam, man ist nicht allein. Also in den Foren, da gibt's viele Leute, ja, die sich für das Gleiche interessieren. Und du hast vorher gefragt, seit wann? Ich mache das seit etwa, ich möchte sagen, die erste Patientin habe ich vor 15 Jahren gehabt. Ach so, das ist dann noch gar nicht so sehr lange. Nein, vorher, bevor es das Internet gab. Hätte man solche Frauen finden? Ja, natürlich. Ja. Wenn du das als Geheimnis so viele Jahrzehnte in dir herumgetragen hast, und als hast du es denn als Fantasie, das hast du dir schon offen eingestanden, das war schon so früher. Ja. Wie war das, als du dann zum allerersten Mal in dieses Rollenspiel dann wirklich auch reingehen konntest und aktiv sein konntest? Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Also ich habe diese Frau Schritt für Schritt ausgezogen, hat mich an ihren Brüsten, an ihrer Muschi, an ihrem After zu schaffen gemacht. Und ich habe jedes Mal gedacht, das ist nicht wahr, das geht nicht. Ich träume. Ja, genau, ja. Sag mal, sind das Frauen, aus welchen Gesellschafts- und Bildungsschichten kommen die Frauen? Überall her. Überall. Kreuz und quer. Kreuz und quer. Von der Raumpflegerin bis zur Professorin. Also, ich kann dir das nicht sagen, weil ich frage nicht nach dem Beruf. Ja, man merkt es aber so ein bisschen. Aber ich merke ja, mit was für Autos die Frauen kommen. Also es gibt schon Anhaltspunkte, und ich meine, da ist alles dabei. Die Frauen müssen das aber nicht bezahlen bei dir. Ich bezahle nicht und sie bezahlt auch nicht. Mhm. Und wenn wir jetzt einen Darkraum mieten mit einem gynäkologischen Stuhl, damit wir es ein bisschen schöner haben, dann teilen wir uns in der Regel die Kosten. Verstehe. Was ist dein liebstes medizinisches Instrument, was du bei deinem Rollenspiel benutzt? Die Klistierspritze. Die Klistierspritze. Das heißt, da spritzt man was in die Vagina oder in den Po? In den Po. In den Po. Ja, also ein Einlauf in den Po. Ein Einlauf in den Po. Ja. Und warum macht man das? Das kenne ich nur von Darmspülungen oder sowas. Ja, ja. Also das macht Spaß. Wird's auch mal schon mal ein bisschen eklig, was dann passiert bei dir? Nein, also die Entleerung, die lasse ich natürlich dann die Patientin allein machen, weil das ist dann schon das wäre eklig, aber da bin ich nicht dabei. Da ist dann bei dir die Grenze, so weit muss es dann nicht gehen. Ja. Da geht sie dann allein. Aber sie ist nachher natürlich super sauber und weich innerhalb im Enddarm und für Darmspiele ist das natürlich dann die richtige Vorbereitung. Verstehe. Jetzt müssen wir aufhören, sonst wird's pornografisch, aber du hast das sehr sachlich. Nein, das ist schon völlig okay. Ich habe ja auch gefragt und das ist eine Form der sexuellen Spielart und du erzählst das ja sehr sachlich und wenig vulgär oder so. Das ist schon in Ordnung. Ich habe mir gedacht, es gibt viele Leute, die mit diesen Fantasien umhergehen und diese Fantasien mit sich herumtragen und sich nicht trauen, sich irgendwo zu äußern. Also ein häufiger Satz, den ich so bei Erstzuschriften von Patientinnen lese, ist, ich habe noch nie so eine E-Mail geschrieben. Oder ich hätte vor 3 Tagen, hätte ich nie gedacht, dass ich so etwas überhaupt schreiben könnte. Glaubst du, dass die Frauen das heimlich machen, wenn die in Beziehungen sind? Ja. Ja, das glaube ich auch. Ja, also ich weiß das. Ich habe auch verheiratete Frauen, die zu mir kommen. Lieber Carlos, ein sehr seriöser Gesprächspartner zu einem doch eher abseitigen Thema. Ich danke dir sehr, dass du angerufen hast und uns mal einen Einblick in diese Welt gegeben hast. Die Seriosität, das ist ja das, was die Patientinnen an mir schätzen. Ja, ich kann mir das so richtig vorstellen, wie du so als ganz seriöser Herr Doktor oder als Herr Professor rüberkommst. Und da macht das Alter, das fortgeschrittene Alter, macht überhaupt nichts. Nein, das ist sogar vom Vorteil. Im Gegenteil. Im Gegenteil, das wirkt noch respektabler, das Ganze. Okay. Mein Lieber, danke für den Anruf. Alles Gute und viel Spaß weiterhin. Ja, danke. Gleichfalls. Danke, Jürgen. Tschüss. Ciao. Danke. Tschüss. Hier ist Renate. Renate und Jürgen, beide 65. Guten Morgen. Quatsch. Ich bin 65, mein Sohn ist 42. Oh, Mann. Ja, Mensch, das ist ein Unterschied. Jürgen ist 42. Ja, das ist mein Küken. Das ist ein Küken, wir sind wirklich noch ein Küken, muss man sagen. Ja. Kann ich gleichzeitig mit euch beiden sprechen oder musst du den Hörer hin und her halten? Wenn ich nicht mehr kann, gebe ich gerne Jürgen, ja? Okay. Ja, natürlich, ja. So. Sprechen wir erst mit dir, Renate. Ja. 65. Ja. So, mein Mann ist am 29. Mai gestorben, einen Monat nach unserem 47-jährigen Hochzeitstag. Oh, das tut mir sehr leid, das ist ja noch sehr frisch alles. Ja, eben drum, deshalb bin ich auch so aufgeregt. Und deshalb, ich habe dich ja neulich auch gesehen in der Talkshow. Mhm. Und da habe ich gehört, dass du jetzt ab Montag wieder da bist. Mhm. So. Ja, vor 2 Jahren ist mein Mann schon mal ins Krankenhaus gekommen. Und mit dem Notarzt. Und er wollte auch nicht, er ist ja so ein Sturkopf gewesen. Mhm. Und naja, gut, war da eine Woche, auch da wurde auch gar nichts weiter gemacht. Und dann, kam man nach einer Woche nach Hause. Naja, die haben dann auch festgestellt, was heißt hier festgestellt, er hat ja nichts feststellen lassen. Aber ich hatte es gesehen, ich bin Altenpflegerin vom Beruf, kann das jetzt nicht mehr ausüben. Wegen meinem Rücken und Beine und so, weil ich kann schlecht laufen und Rückenbeschwerden noch und nöcher. Was hat man denn da festgestellt bei deinem Mann? War da nix. Da hieß das nachher von wegen Aortaaneurysma und von wegen was mit der Bauchspeicheldrüse, was alles gar nicht gestimmt hat. An was ist dein Mann denn jetzt im Mai gestorben? So, das will ich dir gerne erzählen. So. Leistenbruch, ich hatte gleich gesagt, ich kenne ja meinen Sturkopf, 50 Jahre haben wir uns gekannt, und habe ich gesagt, er muss auf die Chirurgie, der Leistenbruch muss gemacht werden. Ja. So, ist nichts passiert, er war ja abgemagert auf, war seine 1,80 oder 1,78, ist auch Piepenhagen, war abgemagert auf 63 Kilo. Ich hatte ihn nachher hochgepäppelt. Und man wusste nicht, weswegen er abgemagert ist? Nö. Nee. Und was war das mit dem Leistenbruch? Der hat bloß hier Blut, wegen Bluthochdruck, er hatte einen hohen Blutdruck. Aber du sagst, dass er dann wegen eines Leistenbruchs, ist er dann ins Krankenhaus gekommen? Nein. Wegen einem Leistenbruch ist er nicht ins Krankenhaus gekommen. Mhm. Er hatte Wasser in den Beinen und so, und dann hatten die dann gemeint, das ist Herzschwäche. Mhm. Ne? Mhm. Aber nach 2 Tagen war das ganze Wasser weg. Er hatte jeden Tag eine Wassertablette gekriegt und was wegen Blutdruck senken. Jetzt machen wir es mal ein bisschen kürzer, Renate. An was ist denn dein Mann nun gestorben? Ja, will ich dir gerne erklären. So, da hatte ich ihn so weit hochgepäppelt auf 170 Pfund wieder. Und das war gut so. Ich sag so, Udo, nun musst du aber los. Das muss gemacht werden. Der Leistenbruch. Ja, eben. Ja. Und das wollte er nicht. So. Und dann fiel er nachher auch dauernd um. Ich sag, das nutzt nichts, du musst zum Arzt und macht nichts. Unser Hausarzt ist ab und zu mal gekommen. Mhm. Ja, da wurde mal ein bisschen Blutdruck gemessen. Mhm. Ja, er saß auch noch mit seinem Knie zu. Also die Situation wurde immer ernster. Immer ernster. Er fiel ja auch immer um. Und dann hier. Aber dann kam er irgendwann ins Krankenhaus. Nein. Nein. An was ist er denn dann gestorben? Sag's mir doch mal einfach. So, ja. Will ich gerne sagen. Nee, sag's mir mal sofort jetzt. Und dann können wir noch weiterreden. Was ist die Ursache des Todes gewesen? So. Die Darmschlingen haben sich um die Hoden gebildet. Ja. So. Und durch Zufall hatte ich entdeckt, ich sag mal, Udo, bist du da hingefallen? Weil er ja immer umfiel. Nee, da war das schon alles schwarz, der Hodensack. Mhm. Und aus dem Hodensack, da kam auch immer schon Flüssigkeit raus. Mhm. Ist denn dann irgendwas mit dem Darm passiert, dass er daran gestorben ist? Und Darmverschluss denn? Und der Dickdarm ist geplatzt. Und er hatte eine ganz gravierende Blutvergiftung. Verstehe. Und an den Folgen von dieser Blutvergiftung ist er auch gestorben? Das nehme ich mal stark an. Ja, und das war am 29.05. Am 29. Mai. Jetzt rufst du mich heute an, Renate, zusammen mit deinem Sohn Jürgen, der neben dir sitzt. Ja, ich mag nicht mehr. Okay, dann gib mir mal den Jürgen. Jürgen hier. Hallo Jürgen, grüß dich. Hi. Schön, dass du da bist. Ja. Weswegen habt ihr mich angerufen? Ich habe gerade die traurige Geschichte von deiner Mutter gehört, wie dein Vater gestorben ist oder was passiert ist. Was ist der Grund des Anrufes? Ja, der ist eigentlich ganz einfach erklärt. Wir sitzen jetzt hier seit über 2 Jahren und grübeln darum, wieso mein Vater so ein Sturkopf war und sich hat nicht operieren lassen. Ich verstehe. Das heißt, ihr habt und deine Mutter auch, ihr habt immer wieder versucht, ihn ins Krankenhaus zu drängen und er hat es nicht gemacht. Weil, ist es richtig? Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche. Aber das war vor 2 Jahren die Krönung. Muss man wirklich so sagen. Da rief mich meine Mutter an und hat gesagt, Mensch, Papa hat hier die Stube mit seinem Mageninhalt gefüllt. Mhm. Ich möge doch mal bitte kommen, weil Mutter hat gesagt, was soll ich machen? Mhm. So, und ich als jahrelanger ausgebildeter Ersthelfer bin dann hin. Mhm. Ja, Vater lag dann im Bett und da stand dann auch schon ein halber Eimer voll mit seinen Innereien. Und dann war er auch nicht zu bewegen, ins Krankenhaus zu gehen. Ja, Moment, das Beste kommt jetzt noch. Da bin ich dann nur runter zur Stube, hat zum Mutter gesagt, ich rufe sofort den Notarzt. Mhm. Ja, die hat er achtkantig aus dem Schlafzimmer geschmissen. Mhm. Sag mal, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass er an den Folgen dieses Leistenbruchs, des nicht behandelten Leistenbruchs gestorben ist? Ja. Dadurch ist der Darm geplatzt. Ja, klar. Verstehe. Weil das ist ja eine Bindehautentzündung, weil das kenne ich aus Erfahrung. Mhm. Weil das habe ich auch schon zweimal Intus. Mhm. Das ist eine Bindehaut-Gewebsschwäche. Ja. So, und dadurch entsteht zwischen Ja, ich war, und Hoden. Also ich weiß, wenn man einen Leistenbruch wirklich überhaupt nicht behandelt, kann das lebensgefährlich sein. Und in eurem Fall war das ja nur auch der Fall. Ja, ist so. Das heißt, ich wiederhole es nochmal, der Vater war überhaupt nicht zugänglich für den Ratschlag, du musst etwas unternehmen, du musst ins Krankenhaus. Nee. Er war stur, der war ein Sturkopf, wie deine Mama sagte gerade. Sturer als wie ein Stier. Sturer als ein Stier. Mhm. Ja. Und der muss, ich weiß es ja aus eigener Erfahrung, wie weh ein Leistenbruch tut, Schmerzen gehabt haben, aber rach nicht nach Sonnenschein. Ja, das glaube ich. Ich hatte es auch schon mal, ich weiß das auch, das ist nicht ohne. Das tut und schon der sehr hat weh. Nicht ein Pieps gesagt. Mhm. Nicht ein Pieps. Aber wenn er, Jürgen, wenn er wirklich so ein sturen Kopf war, dann dürft ihr euch doch auch keine Vorwürfe machen. Ihr habt doch wahrscheinlich alles getan, was Menschen möglich ist, um ihn. Ja, aber wir verstehen es nicht. Wir wissen ja, wie er war. Mhm. Aber wir begreifen nicht, warum. Das wird man wahrscheinlich auch nicht begreifen. Er nicht gesagt hat, und meine Mutter hat ihn ja oft genug gefragt, Mensch, willst du mich und unsere Kinder alleine lassen? Ich vermute mal, Jürgen, meine beiden Schwestern lasse ich mal außen vor, weil die haben den Tod meines Vaters überhaupt nicht interessiert. Ja, aber wahrscheinlich war er doch sein ganzes Leben auch in anderen Bereichen dann eher jemand, der sehr stur reagiert hat. Nicht? Ja, das hat er in so manchen Bereichen im Leben stur reagiert. Deswegen ist die Frage nach dem Warum wahrscheinlich sehr kompliziert. Die werdet ihr nie lösen, weil er so war. Und warum er so war, das kann man ja schlecht beantworten oder schwierig beantworten. Nee, das ist klar. Aber man muss doch da irgendwie eine Antwort drauf finden können. Ich glaube, ihr werdet keine schlüssige Antwort finden, warum er so war, wie er war. Ich glaube, das muss man dann so akzeptieren. Hat er denn dann? Ja, aber das ist aber schwer, muss ich ehrlich sagen. Das ist schwer, das so zu akzeptieren. Ja, das glaube ich. Weil zumal meine Mutter, wie meine Mutter ja auch zu dir gesagt hat, gelernte Altenpflegerin ist, ich gelernter Ersthelfer bin, und da sitzt so ein da und sagt, ne. Weißt du, Jürgen, es wäre, glaube ich, noch schwieriger für euch, wenn er zum ersten Mal so eine Reaktion gezeigt hätte bei dieser Erkrankung, wenn er sein ganzes Leben ein sehr zugänglicher Mensch gewesen wäre. Aber er war ja immer so. Das heißt, es ist ein Teil seiner Persönlichkeit. Und wie Persönlichkeiten entstehen, ist ein hochkomplizierter Prozess, den man wirklich nicht so einfach erklären kann. Nee, er war ja nicht immer so. Naja, aber du hast gerade schon gesagt, dass er ein Sturer schon all die Jahrzehnte vorher auch war. Ja, ja? Aber ich denke mal, er wurde noch so ein bisschen mehr wie er in Pension. Natürlich. Da hat er noch mehr abgeschaltet. Ja, das sind Verhaltensweisen, die je älter dann ein Mensch wird, desto mehr werden die auch untermauert und werden stärker. Hat er denn dann, als das passierte, noch lange leiden müssen oder kam der Tod schnell? Also ich sag mal so, es fing ja vor 2,5, 3 Jahren an. Naja, ich meine jetzt als es dann so weit war. Also in der Endphase, da ging es eigentlich relativ schnell, kann man auch nicht sagen. Mhm. Also ich sag mal, also bewusst, dass ich mir das klar gemacht habe, pass auf, ich verliere meinen Vater, das war so einen Tag vorher. Mhm. Naja, ich glaube schon, wenn ein Darm platzt und eine solche Vergiftung entsteht, dass der Mensch dann auch relativ schnell stirbt. Ja, aber so, jetzt geht es darum, dass ihr das nicht begreifen könnt, warum er so war, wie er war. Ich sag's nochmal so von meinem Grundgefühl aus, dass man dann lernen muss, das zu akzeptieren, weil man da nie eine kluge und schlüssige Antwort findet. Dennoch, da die Sache ja auch so frisch war und ihr auch noch unter dem Todeseindruck steht, möchte ich, dass wir euch gleich auch nochmal anrufen und in aller Ruhe im Hintergrund mit euch sprechen können. Okay, Jürgen? Das könnt ihr gerne machen. Das machen wir sehr gerne. Dann bitte ich dich aufzulegen und schöne Grüße an deine Mama nochmal. Ja, klar. Und ihr ruft dann gleich nochmal wieder an. So machen wir das. Und alles Gute wünsche ich. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Und verbunden bin ich jetzt mit dem Dennis, 34. Guten Morgen. Ja, hallo. Schönen guten Morgen, Domian. Morgen, Dennis. Was ist dein Thema? Ja, also ich wollte, also ich brauchte ja Hilfe. Ich wollte dir so erzählen, dass ich jetzt so seit 4 Jahren so im Möbelhaus wohne, so, ne? Bitte? Du wohnst im Möbelhaus? Genau, Möbelhaus, jede Nacht. Wie bitte? Du wohnst nachts in einem Möbelhaus? Ja, genau, jede Nacht im Möbelhaus, so. Wie geht denn das? Na, so halt, weil ich halt so keine Wohnung hatte, so, ne? Also ich bin damals obdachlos geworden, so, ne? Und dann lässt du dich nachts einschließen in einem Möbelhaus? Genau, das, ja. Das geht, ohne dass man da erwischt wird? Ja, das geht. Wie lange? Ich hab's gerade nicht also richtig... Das 4. Jahr war das jetzt schon so. Seit 4 Jahren schläfst du illegal jede Nacht in einem Möbelhaus? Genau. Jetzt gerade, also du bist jetzt auch gerade in einem Möbelhaus. Jetzt bin ich auch gerade im Möbelhaus, aber ich dachte nicht, also wenn es geht, nicht wohne, oder? Ich verstehe dich so schlecht. Ich versuche mal ein bisschen deutlicher zu sprechen. Beschreib mal gerade... Ich bin ein bisschen peinlich, deswegen möchte ich hier so, weißt du? Bitte? Das ist mir ein bisschen peinlich, um ehrlich zu sein. Ja, komm, egal. Jetzt können wir auch offen drüber reden. Jetzt hast du ja angerufen. Beschreib mal, wenn du dich umguckst, da wo du gerade bist. Wie sieht das aus? Also links von mir sind so halt neue Schränke, die man kaufen kann, so 4, 5 Stück. Bisschen deutlicher reden. Links von mir sind so 4, 5 Schränke, die man kaufen kann. Mhm. Und ja, und dann rechts von mir noch 2, 3 weitere Betten und dann ist schon die nächste Abteilung, wo man die Handtücher und Gästehandtücher kaufen kann. Die benutze ich dann auch meistens abends immer zum frisch machen. Und du liegst jetzt in einem Bett, was man da kaufen kann? Genau. Und mit was deckst du dich zu? Na, mit der Dekodecke, die da drauf ist, für 99 Euro. Mit der Dekodecke? Ja. Aber das müssen auch morgens die Verkäufer und Verkäuferinnen sehen. Nee, ich mach das ja immer so picobello sauber danach. Also wenn ich morgens dann da, also mich verstecke wieder, bevor ich mich dann verstecke, mache ich das auch wieder sauber. Bist du denn in diese all die Jahre immer in demselben Möbelhaus? Nee, meistens, aber ich gehe auch manchmal woanders hin. Wie machst du das denn? Beschreib mal, wie du das abends machst. Kommt immer darauf an, wo ich dann halt gerade so tagsüber geschnurrt habe, in welchem Bezirk und dann, damit ich nicht so weit fahren muss und so. Okay, verstehe. Das Möbelhaus hat vielleicht bis 8 Uhr auf oder nicht mal? Genau. Und dann, wie geht denn das? Beschreib das mal. Na, meistens gehe ich so um 7:45 rein. Mhm. Und dann, da gibt es ja also auch so eine Zeltabteilung, wo man so Zelte verkauft und so, ne? Und da verstecke ich mich dann immer in dem Zelt drin. Das ist ja irre. Das ist ja wie im Film. Und dann wartest du ab, bis zugemacht wird und... Ja, dann machen die da ihren Rundgang und dann kommen noch so die Putzfrauen und Putzmänner mit ihren Staubsaugern und so. Also davon kennt mich auch eine, die bringt immer was zum Essen mit und zum Trinken, die ist ganz lieb. Hab ich jetzt kein Wort... Ne, halt, das letzte habe ich nicht verstanden. Da kommen Putzfrauen und ja, manche Putzfrauen kennen dich sogar schon. Nur eine und die bringt mir auch mal was zum Essen mit eine warme türkische Mahlzeit, weil die Türkin... Und die... Und die verpfeift dich aber nicht? Nee, die verpfeift mich nicht. Die hat ein gutes Herz. Die hat ein gutes Herz und ich übersetze mal ein bisschen, wenn man das, glaube ich, wirklich sehr schlecht versteht. Und die nette Putzfrau versorgt dich auch schon mal mit einer warmen Mahlzeit. Genau, die kocht für mich. Also die bringt das Essen, was sie auch für ihre Kinder kocht, und die auch für mich mit. Und es gibt nachts so keinen Wachdienst, der da rumläuft in dem Möbelhaus? Doch, der kennt mich auch. Das mit Harry und der nimmt ab und zu von mir 5 Euro, wenn ich die hab. Das ist praktisch so, damit er die Schnauze hält. Das ist ja irre. Also der Nachtdienst kennt dich und duldet das. Ja, den kann ich auch ab und zu tagsüber was trinken. Weil du auch nichts kaputt machst da oder schmutzig machst. Ganz lieb, ganz sauber und ganz lieb und so. Und ja, so, ne? Und wie ist das dann morgens? Wie machst du dich dann wieder aus dem Staub? Na, ich stelle mir meinen Wecker, den habe ich auch aus der Bäckerabteilung, den stelle ich mir dann. Aus der Bäckerabteilung, sehr praktisch, ja. Ja, und dann, also immer so, die machen ja meistens schon, um 7 sind da schon meistens die Chefs da oder jemand, der den Laden da aufschließt. Mhm. Und ich stelle mir dann immer den Wecker so um 6:40 meistens. Und dann gehe ich da auch immer mich wieder im Zelt verstecken, bis der Laden wieder ganz normal geöffnet hat. Ist ja irre. Ich ziehe mich da auch um und alles in dem Zelt wieder. Und dann gehst du raus. Und sobald ich merke, dass da wieder ein bisschen Aktion ist im Laden, dass da viele Leute sind, dann gehe ich dann mit dem alten bisschen immer so raus. Und tagsüber? Was machst du tagsüber? Ja, dann bin ich ja auf der Straße. Auf der Straße. Mhm. Ab und zu gehe ich auch in so eine Wichskabine von LDS so und mich da aufwärmen und so, wenn es Winter ist zum Beispiel. Und auch hast du, Dennis, du bist 34 Jahre alt. Hast du irgendwann mal was gelernt oder einen Schulabschluss? Ja, ich habe bei am Flughafen gelernt. Mhm. Jetzt würde ich natürlich sehr gerne mit dir mich darüber unterhalten, wie du, warum du in die Obdachlosigkeit gefallen bist und warum das nicht gelingt, du bist ja ein junger Kerl noch, da rauszukommen. Ja, leider ist jetzt die Sendung rum, aber wir werden dich jetzt mal nicht allein lassen, sondern wir rufen dich gleich nochmal an. Dafür bitte ich dich aufzulegen und wir werden uns gleich nochmal melden. Okay? Okay, danke dir, Domi, und bitte, danke. Sehr gerne, Dennis. Bis gleich. Tschüss. Bis gleich, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Dennis Eickmeier. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich hoffe pünktlich. Und wenn es ein bisschen später wird, bitte verzeiht uns. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Ab 0 Uhr könnt ihr morgen wieder anrufen. Bis dahin, tschüss.